sich zum Tode gefallen, Tode gefallen, an einer grünen Weiden, Weiden, Weiden. Kuckuck ist tot, Kuckuck ist tot, hat sich zum Tod gefallen. Wer soll uns denn den Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben? Zeit und Weil vertreiben. Weil das sollt tun, Frau Nachtigall, die sitzt auf grünem Zweige, die kleine, feine Nachtigall. Sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen.